Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzil islami bi nasrih wa mudhillil shirki bi qahrih wa musarrifil umuri bi amrih wa mustadrijil kafirina bi makrih alladhi qaddara al-ayyama duwalan bi 'adlihi wa ja'ala al-'aqibata lil muttaqina bi fadlihi. Wassalatu wassalamu ala man a'la Allahu manara al-islami bi sayfihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadyihi واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir haben heute den 84. Fajr-Unterricht von das Buch Jam al-Ulum al-Hikam, die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind noch immer beim 18. Hadith an Abi Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنهما, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde eine gute Tat, um sie zu löschen, oder sie löscht sie, und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Überliefert bei At-Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und in manchen Versionen Hadith und Hasan sahih. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und Allah beschrieb die Muhsinin, die Gutes tunenden, die die Stufe des Ihsans erreicht haben, damit oder mit der Meidung der Kabair, der größten Sünden oder großen Sünden. Qala ta'ala, Allah der Erhabene sagte, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ مَغْفِرًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er belohnt diejenigen, die Gutes tun, mit Guten. Was sind das? Was sind den Muhsinin? Was sind diejenigen, die Ihsan-Stufe haben? Wir wissen ja, Al-Iman hat 3 Stufen. Oder allgemein gibt es 3 Stufen. Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Und Al-Ihsan, wir haben das schon einmal gehabt, den Hadith Jibril. Wir wiederholen nur einmal. Al-Ihsan ist was? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dass du Allah die Ibadah gebirst, dass du Allah dienst, als würdest du ihn wirklich sehen. Ja? Wie ist einer vor einem Tagut oder vor einem Richter oder vor einem König oder jemand, der Befehlsgewalt hat, ja? Oder vor seinem Chef, arbeitet er sehr genau. Und Allah gebührt dir noch mehr. Als würdest du ihn sehen. Das ist die höchste Stufe. Denn wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich. Okay? Allah, was sind die Muhsinin? Allah beschreibt sie mit was? Diejenigen, die die größten Sünden und Unsittlichkeiten meiden. Außer die kleinsten Sachen. Das kann jemand, begeht ja jeder. Denn dein Herr, seine Vergebung ist groß oder weit. Das heißt, dies vergibt dann Allah. Subhanahu wa ta'ala. Surat al-Najm, Vers 32. Und in Tafsir von Al-Lamam, außer Al-Lamam, in Tafsir von Al-Lamam gibt es 2 Aussagen von As-Salaf. Allah sagt ja, diejenigen, die die großen Sünden meiden und die Unsittlichkeiten, außer Al-Lamam. Denn dein Herr ist, seine Vergebung ist weit. In den Tafsir von Al-Lamam gibt es 2 Aussagen von As-Salaf. Die erste ist, das sind die Anfänge von die Unsittlichkeiten, wie Anfassen und Küssen und so weiter. Okay? Und von Ibn Abbas ist, was unter Al-Had ist, unter dem, was eine Strafe, yani die festgelegten Strafen ist. Unter diese Grenze. Ja, wir wissen zum Beispiel, Sinna, für was wird die Strafe dann festgelegt? oder wird verpflichtet oder wann wird sie umgesetzt? Wenn das Glied des Mannes in der Frau eindringt, dann wird die Strafe verpflichtend. Aber unter dem ist es kein Sinne. Verstanden? Deswegen, Ibn Abbas sagt, was unter dieser Grenze ist, was unter dem ist, von der Strafe in Akhira mit der Feuer und der Strafe in der Dunya. Was unter die Grenze der Strafe der Akhira mit dem Feuer und die Strafe in der Dunya. Was unter dieser Grenze ist, fällt unter Al-Lamam. Okay? Und die zweite Aussage ist, dass man etwas von diesen Unsittlichkeiten und großen Sünden einmal begeht und dann sie bereut. Das heißt, Allah Azza wa Jal vergibt, was unter dieser Grenze ist, was unter die großen Sünden kommt. Oder, nach der zweiten Aussage, dass auch wenn man sie einmal macht, dann bereut man sie und aus ist Geschichte. Okay? Und es wurde von Ibn Abbas und Abu Huraira überliefert. Und dies wurde von Abu Huraira marfu'an mit Zweifel an den Rafa. Also, wir sagten, ein Marfu'a ist was? Die Überlieferung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es wurde von Ibn Abbas und Abu Huraira und von Abu Huraira wurde das marfu'an mit Zweifel an den Rafa. Yani es ist Zweifel, ob das von dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommt. Dass sie sagten, Al-Lamam oder Al-Lamma, yani Einzahl, ist von Al-Zina und dann bereut er und kehrt nie wieder dazu zurück. Zu der Sünde zurück. Und der Al-Lamam von Alkohol trinken ist, dass er es einmal tut und dann bereut er, oder dass er es tut und dann bereut er und nie wieder dazu zurückkehrt. Und der Al-Lamam oder Al-Lamma von Al-Sariqa, von Diebstahl, ist, dass er es tut und dann bereut er und nie wieder das tut. Okay? Und wer, das ist die zweite Aussage, die zweite Deutung. Ja? Und wer dies so gedeutet hat, diesen Vers so gedeutet hat, sagt er, muss sie bereuen. Er muss das bereuen, damit Allah das vergibt. Weil Allah Azzawajal sagt, er ist weit in Vergebung. Aber die sagen, nach der zweiten Aussage, nach der zweiten Deutung von Al-Lamam, sagen sie, er muss sie bereuen, damit Allah vergibt. Nach der ersten Aussage aber, im Gegensatz von die nach der ersten Aussage, die sagen, das sind die Einleitungen zu der großen Sünde, wie Küssen, Anfassen und so weiter, sagen sie, diese Leute haben keine Tauba bedingt. Okay? Sie sagten, das fehlt unter der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweiten sagen, wenn er aufhört, muss er Tauba machen, damit Allah ihm vergibt. Das heißt, die zweite Aussage, die gesagt haben, das ist schon, dass er schon die große Sünde macht und dann bereut er, dass er Tauba machen muss, damit Allah das vergibt. Und die erste Aussage sagen, nein, das ist unter der großen Sünde, was unter der Strafe ist. Sagen die, das vergibt Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab sagt, und das findet ihr immer in den Büchern, der Gelehrten, der Salaf, die bringen immer die Aussagen und dann tut er seine Meinung oder zu was neigt er. Er sagt, وَالظَّاهِرُ, das hörst du dann immer, das Äußere oder das Offensichtliche ist, dass beide Aussagen richtig ist, sagt Ibn Rajab, rahimahullah. Und dass beide gemeint sind von der Eier. Dass beide gemeint sind von der Eier. Und so ist der Muhsin, derjenige, der keine große Sünde begeht, außer selten, und dann bereut er sie. So hat Ibn Rajab was hier gemacht? Er hat beide Aussagen zusammengefügt, hat gesagt, so ist er derjenige, der keine Kabira macht, außer selten, und da in diesem seltenen Fall bereut er. Okay? Und derjenige, und auch derjenige, kleine Sünde begeht, die versteckt ist unter den vielen Hasanat von ihm, unter den vielen guten Taten von ihm, die diese Sünde, diese kleine Sünde verbüßen. Verbüßen. Und er darf nicht darauf beharren, auf diese kleine Sünde. Wie Allah Ta'ala sagte, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und sie beharren nicht auf das, was sie taten, yani von Sünden, werden sie es wissen. Surat Al-Imran 135. Und es wurde von Ibn Abbas überliefert, dass er sagte, keine kleine Sünde mit Beharren und keine große Sünde mit Istighfar. Es gibt keine kleine Sünde, das ist keine kleine Sünde mehr, wenn er darauf beharrt. Und deswegen sagen die Ulama, das Beharren auf eine kleine Sünde ist was? Eine große Sünde. Das Beharren auf eine kleine Sünde ist eine große Sünde. Und das Istighfar, Bitten um Vergebung für eine große Sünde, löscht sie. Okay? Yani die Taube und so weiter löscht die großen Sünden. Während aber, wenn man Kleinigkeiten macht, oder was die Leute als Kleinigkeiten nennen, macht und darauf beharrt, ist das eine große Sünde. Und das sollte sich jeder überlegen, der in seinen Augen Kleinigkeiten beharrt. Ja? Sollte sich daran überlegen, diskutieren. Ich kann mich erinnern, als wir eines Tages bei einem Seminar waren, und ich gehe so bei Masjid rein, es war ein türkischer Masjid, und dann finde ich einen Mann, er steht genau vor der Tür und raucht. Und ich sage ihm, ich habe ihm gar nichts gesagt, ich habe nur gesagt, Jani, wenn du schon rauchst, rauch ein bisschen weit, Jani, nicht genau vor der Tür vom Masjid. Dann sagt er mir, das ist Mekruh. Das ist Mekro. Dann sagte ich ihm, das ist Haram. Dann sagt er mir, das ist eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit. Warum gehst du nicht so Leute wie Alkohol trinken? Das, auch wenn es selbst in es Kleinigkeit ist, wie er sagt, durch sein Beharren darauf, ist das keine Kleinigkeit mehr. Okay? Und das ist das, was viele Leute heutzutage machen. Ja? Und das Problem, was wir heute machen, ist, dass das Beharren nicht mehr auf die kleinen Sünden ist. Sondern die großen Sünden werden zu kleinen Sünden erklärt und es wird noch darauf beharrt. Das ist das, was wir heute haben. Du siehst einer, der macht Sinne. Jeden Tag vielleicht. Und der sagt, aber ich nehme keine Drogen. Aber ich bin Mü'min, walhamdulillah. Ich bin was weiß ich was, walhamdulillah. Das nutzt ihm nichts. So nützt ihm das nichts durch das Beharren darauf. Das rettet dich nicht vom Fall. Das nutzt ihm nicht in dem Fall, damit es gemeint, muss man sich auch korrigieren, das nutzt ihm nicht in dem Fall, ihm vor der Feuer zu retten. Weil das Beharren auf die große Sünde, natürlich nutzt ihm sein Tawhid, wenn er hat, und wenn er kein Kufr begeht und kein Schirk begeht, nutzt ihm das auf jeden Fall. Aber wer von uns will eine Sekunde nur in Jahannam landen? So, Ibn Abbas sagt noch einmal: La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Keine kleine Sünde mit neben das Beharren darauf, ist nicht mehr klein, und keine große Sünde ist da mit was? Al-Istighfar. Mit Bitten um Vergebung. Und dies wurde auch marfu' von verschiedenen Überlieferungen überliefert, jedoch sind sie daif. Okay, yani dieser Hadith wurde auch überliefert von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jedoch ist es daif. Und wenn die, schau was Ibn Rajab jetzt sagt, und wenn die kleinen Sünden zu großen Sünden werden, durch das ewig darauf bleiben, durch das Bleiben darauf, dass man sie regelmäßig, always, wie die auf Englisch sagen, immer wieder tut, werden sie auch zu großen Sünden. Okay? Dass man eine kleine Sünde immer wieder, dass es zu einer Regelmäßigkeit wird, wird sie zu einer großen Sünde. Und wenn die kleinen Sünden zu großen Sünden werden, durch das Bleiben darauf regelmäßig, so müssen die Mohsinin auch das regelmäßig auf den kleinen Sünden bleiben, meiden. Sie müssen das auch meiden, weil das fällt dann auch unter was? Unter die großen Sünden. Das muss auch verstanden werden, dass der Mohsin, der darf nicht nur, sagt, Wallah, nehmen wir eine Kleinigkeit, die heute, die viele Leute als Kleinigkeit nehmen, eine Kleinigkeit, die in den Augen der Menschen, bei Allah, Wallah, ist sie nicht klein. Ja? Al-Ghiba und Namima. Üble Nachrede und Lügen und Verleumdung. Ja? Ich diskutiere gar nicht mit dir, ob es jetzt eine kleine oder große Sünde ist, obwohl es ist klar. Aber das doch das Bleiben darauf. Und er kommt und sagt, ich mache keinen Sinn, ich trinke keinen Alkohol, ich. Wallahi, das ist genauso. Selbst wenn es eine kleine Sünde wäre. Das Lügen. Das Schwören mit Lügen. Oder A'udhu Billah. Unrecht gegenüber den Muslimen oder auch gegenüber den Kuffar oder auch gegenüber den Tieren, egal. Durch das Beharren darauf ist das was? Eine große Sünde, die genauso gemieden wird oder werden muss, wie Asina und Alkohol trinken und. Und deswegen, subhanallah, wenn ich mich immer an den Hadith erinnere, ist einer der gewaltigsten Hadith, subhanallah. Dakhalat imra'atun in-nar fi hirra حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Eine Frau kam in die Hölle wegen einer Katze. Sie hat sie angesperrt. Weder hat sie ihr was zum Essen gegeben, noch hat sie auf die Jagd gehen lassen. Subhanallah, das ist über eine Hirra, über eine Katze. Was sagen wir dann? Morgen, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns über 1 Million irakische Kinder fragt. Und was sagen wir morgen, Allah subhanahu wa ta'ala, über Al-Ghiba und Namima? Und was sagen wir, Allah azza wa jal, morgen, Yawm al-Qiyama, über das Sitzenbleiben von Dschihad? Und was sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala, während die Hunde den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschimpfen und beleidigen? Und was sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala über unsere Schwestern, die in Gefängnissen sind? Und was sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala über die Imame der Kufr, egal wo sie sind, die wir nicht bekämpfen? Und was sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala über Fardul Ayn, der heute Fardul Ayn ist? Jihad ist heute Fardul Ayn und jeder bleibt zu Hause sitzen. Und leider, und jetzt denken einige, Abu Osama ist vom Thema abgewichen, na wallahi, Das sind wallahi keine kleinen Sünden. Das sind gewaltige Sünden. Und jeder soll sich darauf nehmen. Der Ibn Abbas, wenn du das in Verbindung mit das, was Ibn Abbas sagte, keine kleine Sünde mit Beharren, was ist dann mit das Beharren auf großen Sünden, auf die größten Sünden nach Schirk? Jeden Tag. Unsere Geschwister werden in Burma getötet. Unsere Geschwister werden in Afghanistan und Kaschmir überall getötet. Jeden Tag. Jede Sekunde. Und das ist eine Kleinigkeit für die, in den Augen der meisten Leute. Leider. Wenn er überhaupt daran denkt, das ist die größte Katastrophe. Wenn er überhaupt daran denkt, dann ist es in seinen Augen eine Kleinigkeit. Und dann kommen Leute, leider, mit Jahl. Jahil und mit Jahl und Jahul. Bis zum geht nicht mehr Jahl, ertrunkenen Jahl, sagt ja, er ist mit seinem Hartz IV und mit seinem Geld in Europa und mit seinem, was weiß ich, in Europa, ist ein großer Dschihad, und was die Mujahedin in den Bergen machen, ist ein kleiner Dschihad. Was für ein Jahl ist das? Und wie können diese Leute eine Vergebung von Allah Azza wa Jal erwarten? Wie können? Allah Azza wa Jal sagt im Koran, infiru, rückt aus. Und das ist was, wenn die Muslime nicht angegriffen werden. Infiru khifafan wa thiqal. Leicht und schwer. Was ist denn mit der heutigen Situation? Und die beharren darauf. Wie kann dieser Mensch? Und dann fragen sich manche Leute, warum wird unser Dua nicht angenommen? Warum gibt es keine Baraka mehr? Wie kannst du erwarten, dass Allah dir vergibt und dass Allah dir annimmt? Von dir annimmt, während du die ganze Zeit auf eine der größten Sünden beharrst. Schaut die Geschichten von Sahaba radwanallahi tabaraka wa ta'ala alayhim. Das erste, was immer erzählt wird, zuerst sein Name, wann er Muslim geworden ist und dann وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما شهد كل. Gleich kommt nachher Jihad. Wie viele Schlachten war er? Meistens kommt und er war in allen Schlachten außer. Ja, die Ausnahme ist immer, dass er nicht in Jihad gegangen ist. Das war immer die Ausnahme, wenn er nicht in allen Schlachten dabei war. Schaut die Geschichte von Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, wo er in einer Schlacht nur abwesend war. In einer einzigen. Und Jihad war damals nicht Fardu'ai. Jihad war in dieser Schlacht nur erlaubt. Nicht verpflichtet. Wie Ibn al-Qayyim rahimahullah in Zad al-Ma'ad die Stufen von Jihad aufgezählt hat. Er hat gesagt, es war verboten, dann erlaubt. Das war die Stufe. Udhina al-Ladhina yuqatiluna bi-annahum zulimu. Da hat Allah Azzajal den Kampf erlaubt. Er hat es aber auch nicht verpflichtet. Und das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist ausgerückt nicht zum Kampf, sondern um Ghanima zu machen. Ein bisschen einkaufen gehen. Und dann, Anas ibn al-Nadr konnte sich das nicht verzeihen. Rasulullah, er sagt, die erste Schlacht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und ich war nicht dabei. Wenn ich eine Schlacht mit Rasulullah sallallahu, wenn Allah mich eine Schlacht mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kämpfen lässt, dann wird Allah sehen, was ich mache. Und er hat seinen Schwur bewahrheitet und wurde Yom Uhud getötet. Das waren die Sahaba, radhiyallahu tabaraka ta'ala, die drei, die von Ghazwat Tabuk zurückgeblieben sind, als der Jihad Fardu Ain war. Wie hat der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie bestraft? Er hat gesagt, geh, samahak Allah, geh, möge Allah dir vergeben oder spende ein bisschen und fertig ist die Geschichte. Nein. In einer einzigen Schlacht. Einer von denen, der war in allen Schlachten dabei. Außer in dieser. Subhanallah. Allah azza wa jal beschreibt ihre Situation im Koran. Sagt, wa'ala thalathati alladhina khulifu. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه. Die Erde ist ihnen zu klein geworden. Stell dir vor, du lebst in einer Stadt unter Muslimen und keiner gibt dir sogar Salam, nichts. Nicht einmal deine eigene Frau, nicht einmal deine eigenen Kinder. Und hätte Allah ihre Taube nicht angenommen, wären sie verloren gewesen. Einzige Schlacht. Subhanallah. Und diese Sünde war in ihren Seelen so groß. Und da kommt es. Die Sahaba, die Kleinigkeiten, was wir heute als Kleinigkeiten sehen, waren in ihren Seelen so groß und deswegen haben sie gewonnen. Und deswegen waren die beste Generation. Heute machen wir gewaltige Sachen. Wir reden über Muwahhidin, wir schimpfen über Muwahhidin, wir stechen Muwahhidin in den Rücken, wir reden gegen die Mujahideen, wir reden gegen Sheikh Osama, wir reden gegen die. Und das ist für uns eine Kleinigkeit. Und dann kommt mir irgendein, yani möge Allah azza wa jalla sie vernichten oder recht leiten, kommt mir her und sagt mir, das Fleisch von den Ulama ist vergiftet. Ja, Habibi, stimmt, aber das Fleisch von Mujahideen ist noch vergifteter, noch giftiger. Er tadelt uns. Und lügt über uns noch dazu und sagt, wir würden über die Gelehrten schlecht sprechen und schimpft über uns, während er über die Mujahideen schlecht spricht. Und das ist für ihn sogar nicht eine Kleinigkeit, das ist für ihn eine Hasana. Und er glaubt, er tut was Gutes damit. Subhanallah. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. So sagt Ibn Rajab, und wenn die kleinen Sünden zu großen Sünden werden durch das Beharren und Bleiben darauf regelmäßig, so müssen die Muhsinin, die das Bleiben auf die kleinen Sünden regelmäßig meiden, damit sie von denjenigen sind, die die großen Sünden meiden sind. Ja? Und auch die Sünde und Unsittlichkeiten meiden. Die den großen Sünden und den Unsittlichkeiten meidenden. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und was bei Allah ist besser und ewiger für diejenigen, die gläubig sind und auf ihren Herrn vertrauen. Und diejenigen, die die größten Sünden oder die großen Sünden und Unsittlichkeiten meiden, und wenn sie wütend werden, yani für ihre Person, vergeben sie. Ja? Und diejenigen, die ihren Herrn, den Ruf ihres Herrn annehmen und das Gebet verrichten und ihre Angelegenheit ist in Beratung, Schura untereinander, und von dem, was wir ihnen geben, geben sie aus. Und diejenigen, denen, wenn ihnen Unrecht angetan wird oder getroffen trifft, dann rächen sie sich, dann vergelten sie sich. Und der Lohn für etwas Schlechtes ist etwas Schlechtes wie sie. Ja, nee, die Strafe. Wenn jemand was Schlechtes tut, dann ist seine Strafe und das, was er verdient, genau was Schlechtes, genau wie das. Wer dann vergibt und Gutes tut, so ist sein Lohn bei Allah. Allah liebt die Ungerechten nicht. Surah 36 bis 40. Ja? Subhanallah, diese Verse sollte jeder Muslim heutzutage yani bemerken und yani betrachten. Ja? Weil kommen dann Leute und kritisieren Brüder, die Mujahideen sind, weil sie irgendwas machen oder weil sie irgendwelche Operationen machen und sagen, wir dürfen das nicht tun, wir dürfen das nicht tun. Obwohl Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Wer euch angreift, dann greift ihm so an, wie er euch angegriffen hat. Wer gegen euch übertretet, dann tretet gegen ihn genauso, wie er gegen euch übertreten hat. Und Allah sagt in diesem Vers, und der Lohn oder die Strafe oder das Gerechte für etwas Schlechtes ist genau eine schlechte Sache wie die. Subhanallah. So, diese Verse, sagt Ibn Rajab, beinhalten die Beschreibung und die Eigenschaft der Gläubigen durch ihr Erfüllen von dem, was Allah verpflichtet hat über sie, von den Iman und Tawakkul, Glauben und Vertrauen auf Allah und Verrichten des Gebetes und das Spenden oder Ausgeben von dem, was Allah ihnen gewährt hat und die Annahme oder das Folgen Allahs in allen Gehorsamkeiten gegenüber ihm, subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem, neben all dem, obwohl sie all das machen, trotzdem meiden sie die größten Sünden und Unsittlichkeiten. Und das ist die Umsetzung oder Erfüllung der Taqwa, der Gottesfurcht. Und er beschrieb sie in ihrem Umgehen mit den Geschöpfen, mit der Vergebung bei der Wut. Und dass sie eher verzeihen und Gutes tun. Und was aber seine Aussage betrifft, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, und diejenigen, denen, wenn sie Unrecht trifft, dann rächen sie sich. Er sagt, Dies widerspricht der Vergebung nicht. Ja? Das sagt Ibn Rajab rahimahullah. Ja? Denn die Rache oder Vergeltung kommt durch die, das Zeigen der Fähigkeit zur Rache. Und dann, nachdem man die Macht hat, kann man verzeihen. Und was unsere Brüder, die Mujahideen, auch tun. Jedoch ist die Verzeihung nicht verpflichtend. Er kann verzeihen. Ja? Er muss nicht verzeihen. Das ist sein Recht. Er kann von seinem Recht verzichten. Ja? Jedoch, wenn er verzeiht, ist das vollständiger und vollkommener. Natürlich muss man hier eine Sache auch sagen. Du kannst nur verzeihen für etwas, was dich betrifft. Aber du kannst nicht verzeihen für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Wenn jemand Allahs Grenzen überschreitet, hast du nicht das Recht zu verzeihen. Okay? An-Nakhai sagte über diesen Vers, sie verabscheuten es, dass sie erniedrigt werden. Jedoch, wenn sie die Macht hatten, die Macht erlangt haben, haben sie verziehen. Und Mujahid sagte, sie haben es für den Gläubigen verabscheut, dass er sich selbst erniedrigt, so dass die Fussaq, die Freveler, sich über ihm trauen. Ja? So dass die Fussaq sich über ihm trauen, dass er sich in einer Situation begibt, ja? Wo die dann die Kuffar und Fussaq ihm erniedrigen. Und das ist ja, eine Antwort auf diejenigen, die heute, wenn die Brüder was tun, was Allah verpflichtet hat, was Allah verpflichtet hat, antworten mit dem Hadith, لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. Es gehört sich nicht für einen Mu'min, dass er sich selbst erniedrigt, in Erniedrigung bringt. Die wahre Erniedrigung ist, dass du dich in eine Situation begibst, dass du unter den Kuffar begibst und unter den Kuffar lebst, so dass sie dich erniedrigen. Das ist das Gemeinte mit dem. Und dass du von Allahs Grenzen wegkommst. Ja, und Allahs Befehle nicht umsetzt und durchführst, das ist die wahre Erniedrigung. Die Erniedrigung ist nicht das, was du nach Lust und Laune für Erniedrigung erklärst. Denn der Gläubige, wenn gegen ihn übertretet wird, dann zeigt er die Fähigkeit dazu zu vergelten und dann vergibt er nach dem. Und dies basierte von vielen der Salaf, von ihnen Qatada und andere. Okay, so diese Ayat beinhalten alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat in seiner Wasiyah zu Muad, in dem was er zum Muad radiallahu anhu nahegelegt hat. Denn sie beinhalten, dass die Eigenschaften oder das Erfüllen der Eigenschaften der Taqwa, der Gottesfurcht, durch das Tun der Pflichten und Aufhören von den größten Sünden und das Verkehren mit den Menschen mit Güte und Vergebung. Und dies erfordert, dass wenn von ihnen was geschieht, von Sünde oder großen Sünden oder Unsittlichkeit, dann ist das versteckt oder bedeckt von den Eigenschaften der Taqwa, welche erfordern, dass diese Sünden verbüßt und gelöscht werden. Was aber die Verse betrifft, die in Surat Al-Imran sind, so hat Allah Azza wa Jal darin die Gläubigen oder die Gottesfürchtigen damit beschrieben, dass sie gütig zu den Geschöpfen sind und dass sie um Vergebung bitten von den Unsittlichkeiten und dem Unrecht gegen die Seelen oder die Menschen. Und dass sie nicht darauf beharren. Okay? Und dies ist vollkommener. Und dass man immer wieder die Taube erneuert. Und dass man um Vergebung bittet, genau gleich nach jeder Sünde. Egal, ob sie groß oder klein sind. Wie es von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, dass er dies Mu'ad nahegelegt hat. Und das haben wir bereits erwähnt. Jedoch haben wir, sagt Ibn Rajab, hier ausführlicher darüber gesprochen, weil die Geschöpfe dies sehr nötig haben. Und jeder hat es nötig, dies zu wissen und dann danach zu handeln. Und dann danach zu handeln. Und Allah ist derjenige, der zum Erfolg verhilft und unterstützt. So ist seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam: Folge der Sünde einer guten Tat, um sich zu löschen, bedeutet äußerlich, dass die Sünden gelöscht werden durch die guten Taten. Und dies haben wir bereits erwähnt von den Überlieferungen, in der ist, dass die Sünde von den Schriften der Malaika gelöscht werden durch die gute Tat, wenn sie gemacht wird danach. Okay, nach der Sünde. Atiyya al-Awfi sagte: Mich erreichte, dass derjenige, der über seine Sünde weint, dann wird sie von ihm gelöscht. Und es wird ihm dann eine gute Tat geschrieben. Und Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, sagte: Wer sich an eine Sünde erinnert, die er begangen hatte, und sein Herz erdrückte sich deswegen oder hat Angst davor bekommen, und dann bittet er Allah um Vergebung, dann wird nichts sie aufhalten, bis sie gelöscht werden von den Erbarmer, von den Allerbarmer, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir aufpassen, liebe Geschwister, weil viele Brüder erinnern sich an die Scherzen und erinnern sich mit Freude an ihre Zeiten in Jahiliyyah. Ja, sogar mit manchmal mit Sehnsucht. Nein, normalerweise, wenn du dich an deine Zeit in Jahiliyyah erinnerst, musst du weinen, musst du Angst bekommen. So nah warst du an dem Feuer und Allah hat dich gerettet. Und immer die Taube erneuern. Du weißt nie, ob deine Taube angenommen wurde oder nicht. Weißt du nicht. Wallahi, wegen einer Sache. Was hast du in deiner Jahiliyyah gemacht? Wie viele Menschen hast du wehgetan? Wie viel Allahs Grenzen hast du überschreitet? Ja? Vielleicht hat dir Allah das nicht vergeben. Deswegen muss man immer sich daran erinnern und die Taube immer erneuern. Möge Allah uns vergeben. Und Bishr ibn al-Harith sagte: Mich erreichte von Al-Fudayl ibn Ayyad, Abid al-Haramain, dass er sagte, das Weinen des Tages, ja, am Tag, lässt die Sünden, die öffentlich gemacht wurden, löschen. Das Weinen am Tag lässt die Sünden, natürlich wegen der Sünde, nicht, dass du dich verletzt und weinst und sagst, jetzt sind meine Sünden weg. Ja? Das Weinen am Tag lässt die Sünden, die öffentlich gemacht wurden, löschen. Und das Weinen in der Nacht löscht die Sünden, die versteckt gemacht wurden, die im Geheimen gemacht wurden. Und wir erwähnten die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Soll ich euch nicht darauf hinweisen, auf das, womit Allah die Sünden vergibt und die Stufen erhöht? Und so weiter. Wir erwähnten diesen Hadith bereits. Und eine Gruppe, von den Salaf, sagte: Die Sünden werden von den Schriften der Taten nicht gelöscht durch eine Taube oder nichts. Die wird nicht gelöscht. Sondern derjenige, der eine Sünde begangen hat, der muss sie am jüngsten Tag lesen. Ja, das heißt, sie wird nicht weggelöscht von der Schrift, ja, von der Tafel, jedoch, und damit er sie am jüngsten Tag liest. Und sie argumentierten mit der Aussage des Erhabenen: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Und das Buch wird gelegt, so siehst du, die Verbrecher haben Angst vor dem, was darin ist. Und sie sagen: O wehe uns, was ist mit diesem Buch? Er lässt nichts Kleines oder Großes, außer dass es aufzählt. Möge Allah Azzawajal uns erleichtern. So, das ist in Surat al-Kahf 49. Und Ibn Rajab sagt, über diese Argumentation ist Bedenken, dass alles, nicht nie was weggelöscht wird. Weil Allah erwähnte in diesem Vers den Zustand der Verbrecher. Und das sind die Leute des Verbrechens und die gewaltigen Sünden. So fallen nicht darunter die Gläubigen, die Reue machen, die Taube machen von ihren Sünden. Oder deren Sünden versteckt sind unter ihren Hasanat. Ja, wenig sind ja. Und noch offensichtlicher als diese ist die Argumentation mit seiner Aussage subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Wer in Größe eines Senfkorns was Gutes tut, der wird es sehen. Und wer in Größe eines Senfkorns was Schlechtes tut, der wird es sehen. Surat al-Zalzala 7 bis 8. Und einige Mufassirin erwähnten, dass diese Aussage richtig ist bei den Muhakkikin, bei den fundierten Gelehrten, dass nichts weggelöscht wird. Ha? Und diese Aussage wurde erwähnt oder überliefert von Al-Hasan al-Basri und Bilal ibn Sa'd al-Dimashqi. Und Al-Hasan sagte, der Diener sündigt, dann bereut er und bittet um Vergebung, dann wird ihm vergeben. Jedoch wird es nicht von seinem Buch gelöscht, außer dass er es Yawm al-Qiyamah sieht. Yani so, dass er es Yawm al-Qiyamah sieht. Okay? Und dann wird er danach gefragt. Und dann fing Al-Hasan sehr hart zu weinen. Und sagte, wenn wir nicht weinen würden, außer aus Scham vor diesen Stehen vor Allah Yawm al-Qiyamah, dann sollten wir eher noch mehr weinen. Ja. Subhanallah. Egal. Er sagt, selbst wenn es dir vergeben wird, du wirst Yawm al-Qiyamah in dieser Hitze und in diesem Stand vor Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wirst du danach gefragt und du wirst das sehen. Du wirst Angst davor bekommen, subhanallah. Und Bilal ibn Sa'd sagte, Allah vergibt die Sünden, jedoch erlöscht sie nicht von der Tafel, bis er dabei, Yawm al-Qiyamah, der Diener, yani, steht Yawm al-Qiyamah und ihn danach fragt, selbst wenn er bereut, subhanallah. Und Abu Huraira sagte, radiallahu anhu, Allah gibt den Diener Yawm al-Qiyamah etwas so, dass er sie von allen Geschöpfen bedeckt Yawm al-Qiyamah. Und dann gibt er ihm sein Buch, so im Geheimen, und sagt, O Sohn Adams, lese dein Buch, so liest er es. So geht er an die guten Taten vorbei. Dann leuchtet sein Gesicht dafür. Und sein Herz erfreut sich dafür und sagt, so sagt Allah, O mein Diener, weißt du? Er sagt, ja. Sagt, ich habe sie von dir angenommen, die guten Taten. Dann macht er Sujud, wirft er sich nieder. Dann sagt Allah zu ihm, erhebe deinen Kopf und kehre zurück zu deinem Buch. So geht er an seine Sünden vorbei, so wird sein Gesicht dafür richtig schwarz, richtig dunkel, yani vor Angst. Und sein Herz soll sich, yani, hat Angst davor. Und er fängt an zu zittern. Und seine Scham vor seinem Herrn, er steht jetzt vor seinem Herrn. Ja? Subhanallah. Yani alles, was du machst für Sünden, machst du sie versteckt? Du wirst sie vor Allah lesen. Subhanallah. Dann sagt Allah ihm, weißt du, mein Diener? Er sagt, ja, o mein Herr. Er sagt, ich habe sie dir vergeben. Dann wirft er sich nieder. So sehen die Geschöpfe nichts von ihm außer As-Sujud, außer die Niederwerfung. So dass die einen zu den anderen rufen, Tuba, Heil für diesen Diener, der Allah niemals gegenüber Allah niemals gesündigt hat. Verstanden? Yani? Schön, schaut den an. Der hat nie gegen Allah gesündigt, der macht nur Sujud. Und Allah rechnet mit ihm ab im Versteckten, subhanallah. Und sie wissen nicht, was zwischen ihm und seinem Herrn geschah. Okay, das ist eine Überlieferung von Abu Huraira, radiallahu anhu. Natürlich ist das eine Aussage von Abu Huraira, kein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn er es wahrscheinlich von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstanden oder gehört hat. Aber es ist ein Hadith, Mawquf. Und Abu Uthman al-Nahdi sagte von Salman, Den einen wird seine Tafel oder sein Buch Yawm al-Qiyamah gegeben. So wird er das Anfang davon oder das Höchste davon lesen. So findet er da seine Sünden. So fängt er an, schlecht zu denken von sich. Ja, nee, ich bin jetzt verloren. Ja. Ja? Und dann, wenn er nach unten schaut, findet er seine guten Taten. Und dann zieht er wieder zu hoch, zu der Tafel. Dann sieht er, dass seine Sünden zu guten Taten umgewandelt wurden. Und es wurde von Abu Uthman, von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, und von seiner Aussage auch überliefert, und das ist richtiger. Und Ibn Abi Hatim überlieferte mit seiner Überlieferungskette von einigen Gefährten von Mu'adh ibn Jabal, oder von einem Gefährten von Mu'adh ibn Jabal, dass er sagte, die Leute von Ahlul Jannah gehen in Jannah in vier Gruppen oder vier Arten. Die Muttaqun, die Gottesfürchtigen, die Lobenden, Shakirun, die Dankenden, yani, dann die Ängstlichen und dann die Leute auf der rechten Seite. Die Leute der rechten Seite. Es wurde dann gesagt, warum wurden sie die Leute der rechten Seite oder des Rechten genannt? Er sagte, weil sie gute Taten und Sünden getan haben, so wurde ihnen ihre Bücher in ihrer Rechten gegeben. So haben sie ihre Sünden Buchstabe für Buchstabe gelesen. So sagten sie, o unser Herr, dies sind unsere Sünden. Wo sind dann unsere guten Taten? Da löscht Allah die Sünden und macht sie zu guten Taten. Dann wird zu ihnen gesagt, dann sagen sie, da kommt, liest mein Buch. Ibn Adam ist immer so, er hat Sünden, Allah hat sie verändert, dann ist er noch stolz und sagt, kommt, da, liest mein Buch, ich bin gerettet, ich habe gewonnen. So sind es die meisten Leute von Jannah. Die meisten Leute von Jannah sind diejenigen von dir. Subhanallah. Und das ist die Aussage. Und die Leute, die diese Aussage sagen, verstehen die Ahadith von der Löschung der Sünden durch die guten Taten, dass die Strafe dafür gelöscht wird, ohne dass sie von dem Buch selber gelöscht wird. Und das ist eine Aussage von einem Teil von den Salaf, die sagen, die Sünde wird nie gelöscht, nur die Strafe wird gelöscht. Okay? Aber das ist eine Aussage. Die überwiegende Mehrheit der Salaf sagt, es wird auch von links von der Tafel gelöscht. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.